Ich warte an dem einzigen Ort, wo ich dich sehen kann. Viel Rummel im Getummel, die Stadt macht ihre Lichter an. Ich kann mich kaum bewegen, doch irgendwie fühlt sich's gut an. Die Menschen sind am Toben, denn die Show must go on. Du stehst vor mir. Verlass den lauten Ort, wo du grad eben noch standst. Versteck mich in mein Auto, mach leise unsere Musik an. Die Seele baumen lassen, oh, hat wieder einmal gut getan. Ich möchte dir gern sagen,